Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 14. Februar 94. Endlich sehe ich einmal wieder Zeilen von dir, wohl dir, dass du die schlimmen Monate des Winters überstanden hast. Die Annäherung des Frühjahrs lässt mich für deine Gesundheit und Heiterkeit das Beste hoffen, wenn du nur erst wieder in Jena bist. Jetzt ist es ziemlich ausgemacht, dass wir in diesem Sommer reisen, und dann kommen wir gewiss auch zu dir. Aber noch erlaube ich mir nicht, darauf zu rechnen, weil besonders wegen der Kinder manche Hindernisse eintreten können. Es ist schön, dass dein Kleiner so gesund ist. Der meine ist's jetzt auch, ob er uns gleich neulich durch einen plötzlichen Zufall erschreckte, der aber bald vorüberging. Ich freue mich sehr darauf, einmal unsere Jungen beisammen zu sehen. Meiner ist jetzt so lebhaft, als man nur verlangen kann. Auf deine ästhetischen Briefe bin ich sehr begierig. Du scheinst jetzt einen andern Weg einzuschlagen. Bei deiner jetzigen Methode kommt freilich alles auf den Begriff des Genies an. Und vielleicht ist es nicht leichter, das Kennzeichen des Genialischen als des Schönen zu finden. Ich kann mir vor jetzt bei dem Worte Genie nichts Deutliches denken als etwas Übermenschliches, das sich durch Umfang oder Grad der Empfänglichkeit und Tätigkeit äußert. Durch den Gebrauch dieses höheren Vermögens im Schaffen oder Zerstören unterscheiden sich Engel und Teufel, das gute und böse Prinzip. Daher bedarf das Genie einer Regel, und diese liefert ihm der Geschmack. Die Theorie des Geschmacks ist die Ästhetik. Die zerstörende Tätigkeit des Genies äußert sich teils innerhalb, teils außerhalb seines Werks. Das Gegenteil der inneren Zerstörung ist eine solche Zusammensetzung des Ganzen, die den einzelnen Bestandteil schont, aber ihn auch nötigt, das Ganze zu schonen. Über den Unterschied des objektiven und subjektiven Zwecks der Kunstwerke erwarte ich von deinen Untersuchungen sehr fruchtbare Resultate. Meine jetzige Vorstellungsart ist folgende: Dem Kunstgenie wird entweder bloßer Stoff zur Verarbeitung gegeben, Töne, Worte, Farben, feste Körper, und indem er diesen Stoff formt, hat er keinen anderen Zweck, als durch eine für sich bestehende Schöpfung eine Welt im Kleinen, seine eigene höhere Natur zu versinnlichen. Oder mit dem Stoffe zugleich wird irgendein Zweck gegeben, wozu das Kunstwerk als Mittel dienen soll. Durch diesen Zweck allein aber wird die Form des Kunstwerks nicht bestimmt. Es bleibt ein Spielraum für das Kunstgenie innerhalb des gegebenen Zwecks. Dies ist der Fall bei der Architektur, dem Geschäftsstil, den Reden des Predigers, Staatsmanns, Plädeurs, der historischen Darstellung, dem Porträt, dem Epos und Drama, wenn es seinen Stoff aus der Geschichte entlehnt, der Staatsverwaltung. Bei der Einteilung der Künste wünschte ich einen Unterschied mehr herausgehoben, der mir wichtig zu sein scheint, den Unterschied zwischen Schönheit der Koexistenz und Schönheit der Sukzession. Beide Arten haben nicht einerlei Gesetze, zuweilen sind sie verbunden, wie in der neuen Musik, Harmonie mit Melodie, die reichste Zusammensetzung, wo mehrere Künste selbst zugleich und nacheinander wirken, ist die Oper. Wie steht's mit deinen Gedichten? Hast du nicht wieder daran gearbeitet? Humboldt ist jetzt in Jena, wie ich vermute, und wahrscheinlich findest du ihn noch bei deiner Zurückkunft. Du bist jetzt vielen unruhigen Szenen nahe und wirst Gelegenheit haben, manche Beobachtungen zu machen. Funk geht in einigen Tagen zur Armee am Rhein und freut sich sehr darauf. Ich hoffe, interessante Nachrichten von ihm zu bekommen. Bei uns ist alles wohl. Dein Körner.